ja also, das immer, Z-Rox, eine Computergruppe, und zwar auf dem Computer Commodore Amiga. Ja, wir sind einfach eine Computergruppe, oder? Ja, und wir machen Sounds eben, die wir da vorstellen und spielen werden. Und hauptsächlich programmieren wir Demos und machen viele andere Sachen, die wir euch noch werden erklären zu einem laufenden Sendung. Jetzt stelle ich mich noch selber vor, ich bin der Etienne und ich bin der Spreader von dieser Gruppe. Das heisst also, ich mache so organisatorische Sachen, ich rede mit den Leuten und hauptsächlich tue ich auch Programme einfach verbreitet auf der ganzen Welt, wenn man so will. Also, dass unsere Productions einfach ein bisschen rumkommen, oder? Ja, ich bin der Strese. Ich bin für Grafiken zuständig, die in unseren Demos und Intros und so weiter verwendet werden. Ich mache auch Schriftsätze und so weiter. Also an mir liegt es eigentlich, ob eine Demo dann gut wird oder nicht. Also ich bin einer der drei Sounder von Z-Rox und ich habe jetzt seit kurzem auch noch angefangen zu spreaden wie der Etienne. Also ich dann eigentlich das Gleiche machen wie er, ein bisschen die Productions verbreiten. Und von mir sind zum Teil auch Sounds, die sie dann innerhalb dieser Sendung werden hören. Ja, und ich bin der Philipp übrigens noch. Hallo zusammen, ich bin der Thomas. Ich mache auch Musik. Das, was wir vorher gerade gehört haben, das war von mir gewesen. Ja, und ja, es gefällt mir eigentlich so in dieser Gruppe. Wir gehen da Partys zusammen und so. Das wird vielleicht nachher auch ein bisschen erläutert, was das soll. Ja. Und ich bin Oli, ich bin der Coder, also der Programmierer von Z-Rox. Ich mache so eben Demos und Intros und so weiter, oder? Das gehört so zu meinen Aufgaben, oder?